14d. 14d. Übersetzen Sie. Полагаю, что это случай шпионажа. Ich vermute, dass dies ein Fall von Spionage ist. Полиции наверняка известно об ограблении. Die Polizei weiß sicherlich von dem Einbruch. Это, вероятно, было вчера. Es könnte gestern gewesen sein. Предполагаем, вы знаете об этом. Wir nehmen an, Sie wissen davon. Не беспокойтесь слишком много. Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf. У нее сейчас действительно полно дел. Sie hat gerade wirklich den Kopf voll. Поставьте предложение в простое прошедшее время. Silvia ist eingefallen, dass sie anrufen sollte. Silvia fiel ein, dass sie anrufen sollte. Er hat sich was Neues ausgedacht. Er dachte sich was Neues aus. Wir haben den Brief unterschrieben. Wir unterschrieben den Brief. Unsere Großmutter hat uns Geschichten vorgelesen. Unsere Großmutter las uns Geschichten vor.